Fitness Center Deutsch. Leseecke. Zwei Freunde von Hans Manz. Zwei Freunde. Sie hatten sich lange nicht gesehen, trafen sich auf einer Rolltreppe wieder. Sie freuten sich ehrlich und blieben stehen. Doch ihr Wiedersehen war kurz und knapp, denn der eine fuhr hinauf und der andere fuhr hinab.